Nach diesem offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias, er offenbarte sich aber also. Es waren zusammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt, und Nathanael der von Kana in Galiläa, und die Söhne Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern. Sagt Simon Petrus zu ihnen, ich gehe hin zu fischen. Sie sagen zu ihm, wir gehen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, die Jünger erkannten ihn jedoch nicht. Da sagt Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Antworteten sie ihm, nein. Er aber sagt zu ihnen, werfet das Netz aus rechts vom Schiffe, so wird es euch gelingen. Da warfen sie aus und vermochten es nicht mehr zu heben vor der Menge der Fische. Da sagte jener Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Da nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, umgürtete er sich mit dem Rock, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiffe, denn sie waren nicht weit vom Lande, nur etwa 200 Ellen, und schleppten das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land stiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fische daran und Brot. Sagt Jesus zu ihnen, bringt mir von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Da stieg Simon Petrus herauf und zog das volle Netz ans Land mit 153 großen Fischen, so viel es waren, so zerriss doch das Netz nicht. Sagt Jesus zu ihnen, kommt und frühstückt. Keiner von den Jüngern wagte ihn auszufragen, wer bist du? Da sie wussten, dass er der Herr sei. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen, und ebenso die Fische. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte nach seiner Auferweckung von den Toten. Als sie dann frühstückten, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon Johannes, hast du mich lieber als diese? Sagt er zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Sagte er zu ihm, weide meine Lämmer. Sagt er wiederum zum zweiten Male zu ihm, Simon Johannes, hast du mich lieb? Er sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Sagt er zu ihm, leite meine Schäfchen. Sagt er zum dritten Male zu ihm, Simon Johannes, liebst du mich? Petrus ward bekümmert, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, liebst du mich? Und sagte zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich liebe. Sagt Jesus zu ihm, weide meine Schäfchen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jung warest, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, so wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, zu bezeichnen, mit welchem Tode er Gott verherrlichen werde. Und als er dies gesagt hatte, sagt er zu ihm, folge mir. Petrus wendet sich um und sieht den Jünger, welchen Jesus lieb hatte, folgen, denselben, der auch beim Mahl sich an seine Brust lehnte und sagte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als nun Petrus diesen sah, sagt er zu Jesus, Herr, was ist es aber mit diesem? Sagt Jesus zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Du folge mir. So ging denn dieses Wort aus zu den Brüdern, dass jener Jünger nicht sterbe. Und Jesus hat nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der für dieses zeugt und dieses geschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch viele andere Taten, die Jesus getan, und wenn man sie alle einzeln beschreiben wollte, so würde die Welt selbst, meine ich, die Bücher nicht fassen, die da geschrieben würden.